As they say in America. Wie sagt man so schön in Amerika? Good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen. We are back and we are bright and bushy-tailed. Wir sind zurück, sind heiter und fühlen uns pudelwohl. Daniel is trying to find a way to translate it, but he can't. Daniel versucht eine Übersetzung dafür zu finden, aber es geht nicht. The reason why he can't, because he doesn't know what it feels like in the morning to be like that. Aber der Grund dafür, dass er nicht kann, ist, weil er weiß nicht, wie sich es anfühlt, in der Früh so drauf zu sein. But I'm bright and bushy-tailed every morning. Aber ich bin heiter und fühle mich jeden Morgen pudelwohl. So little children trust the father. Also kleine Kinder vertrauen dem Vater. That's how we need to be. So müssen wir auch sein. Look. Ciao. How do you know if you trust your father in heaven? Wie weißt du, dass du deinem Vater im Himmel vertraust? Very simple. Sehr einfach. When your bank account shows minus. Wenn dein Bankkonto im Minus ist. How you react shows how much you trust. So wie du reagierst, zeigt, wie viel du vertraust. That's very interesting. Das ist sehr interessant. One of the first things that Jesus did when he walked the earth. Eines der ersten Dinge, die Jesus tat, als er auf der Erde wandelte, war, er suchte sich 12 Männer and he said, guys, I need to talk to you. Und er sagte, Leute, ich muss mit euch reden. Er sagte ihnen, sie sollten sich die Blumen und die Vögel anschauen. And then he said this. Und dann sagte er Folgendes. Oh, you of little faith. Ach, ihr Kleingläubigen. My Father in heaven will care for you much more than he cares for these birds and for these flowers. Mein Vater im Himmel wird sich um euch viel mehr sorgen als um diese Vögel und Blumen. Do you know what I think is very interesting? Weißt du, was ich sehr interessant finde? That this was one of the first things he didn't speak to the general public and he didn't speak to people, but he spoke to 12 men. Das war eines der ersten Dinge, die er nicht dem allgemeinen Volk oder einfach einer Menschenmenge gesagt hatte. Er sagte es nur zu den 12 Männern. And they were men. Und es waren Männer. There's a terrible, terrible, terrible theology. Es gibt da eine schlimme, schlimme Theologie. In my opinion, this is terrible. Meiner Meinung nach ist sie sehr schlimm. And this is the theology. Sie lautet wie folgt. The husband is the provider of the family. Der Ehemann ist der Versorger der Familie. There are so many men who lived in this horrific pressure. Es gibt da so viele Männer, die unter diesem entsetzlichen Druck leben. You know, there is no husband in the world who is the provider of his family. Es gibt keinen einzigen Ehemann auf der Welt, der der Versorger seiner Familie ist. It's plain arrogance and lack of trust. Das ist pure Arroganz und Mangel an Vertrauen. Reinhard, are you telling the men that they shouldn't work? Reinhard, sagst du, dass Männer nicht arbeiten sollen? I never said that and never would say. Das habe ich nie gesagt und würde ich auch nie sagen. Ask Daniel what I feel about laziness. Frag Daniel, was ich über Faulheit denke. Ask Daniel if I work hard. Frag Daniel, ob ich hart arbeite. That's not even the issue. Das ist nicht im geringsten das Thema. Here is the issue. Es geht um Folgendes. Is God my provider or is my hard work my provider? Ist Gott mein Versorger oder ist meine harte Arbeit mein Versorger? It's a trust issue, my friend, not a work issue. Es ist eine Vertrauensfrage, mein Freund, keine Frage der Arbeit. I believe in working hard. Ich glaube an harte Arbeit. Because I believe laziness is pretty much equal with stupidity. Weil Faulheit ist ziemlich gleichzusetzen mit Dummheit. Consequences are very sad. Die Konsequenz davon ist sehr traurig. But look. Aber schau. You trust for your provision. Your Father in heaven or your hard work? Wem vertraust du für deine Versorgung, deinem Vater im Himmel oder deiner harten Arbeit? So how does a little child act? Wie handelt also ein kleines Kind? Mommy, I'm scared to go to bed tonight. Mami, ich habe Angst, heute schlafen zu gehen. Mami, I can't sleep. Mami, ich kann nicht schlafen. And Mami says, what are you so worried about, my little child? Und die Mami sagt, warum bist du so besorgt, mein liebes Kind? Well, Mami, I don't know if you're gonna have milk in the morning for breakfast and some bread, Mami. Ja, Mami, ich weiß nicht, ob wir morgen früh Milch haben werden oder etwas Brot, Mami. Mami, what am I gonna eat tomorrow? Mami, was soll ich morgen essen? Mommy would say, why do you worry about things that you shouldn't even think about? Und die Mami würde sagen, warum machst du dir überhaupt über Dinge Sorgen, wo du gar nicht nachdenken And sollst? And yet we do. Und dennoch machen wir das. A child trusts the parents to take care of them. Ein Kind vertraut seinen Eltern, dass sie sich kümmern. So to be childlike means to trust for your daily provision and for everything. Also kindähnlich sein bedeutet, für deine tägliche Versorgung zu vertrauen und überhaupt für alles. Weißt du, das ist etwas, das ich immer und immer wieder gesehen habe. Yes, I've seen this in my own life. Und über viele Jahre habe ich das auch in meinem eigenen Leben gesehen. Confronted my lack of trust. Der Herr hat meinen Mangel an Vertrauen konfrontiert. I had to truly, truly repent before the Lord. Ich musste wirklich, wirklich vor dem Herrn Buße tun. Because it is so easily how that creeps into our hearts. Es geht so leicht, dass sich das in unser Herz einschleicht. How are you going to be the greatest in the kingdom and reign over big things if you haven't learned to trust the Father? Wie möchtest du im Königreich über große Dinge herrschen, wenn du nicht gelernt hast, dem Vater zu vertrauen? The first lessons we have to learn from the little child is the little child trusts daddy. It doesn't worry about the future. Also die erste Lektion, die wir von einem kleinen Kind lernen müssen, ist, dass das kleine Kind seinem Papa vertraut und sich über die Zukunft keine Sorgen macht. And there we are at our second point. Und nun kommen wir zum zweiten Punkt. Which we will talk about tomorrow. Über den werden wir morgen reden. See ya. Bis morgen.